Morning, morning and good morning. Morgen, morgen und guten Morgen. So now when Paul moved from the resurrection to the reign and the authority and the rule, nachdem Paulus von der Auferstehung zur Herrschaft, zur Autorität und dem Regieren übergegangen ist, going back again to talk about the resurrection. Kehrt er nun wieder zurück, um über die Auferstehung zu sprechen. Verse 29. Vers 29. If there is no resurrection, wenn es keine Auferstehung gibt, what do these people think they are doing when they are baptized for the dead? Was glauben diese Leute, dass sie tun, wenn sie sich für die Toten taufen lassen? There was a common practice there. Sie hatten damals eine gängige Angewohnheit. Like today, they do it in some religion too. Wie es sie auch heute noch in einigen Religionen gibt. Not baptizing, but doing something for the dead. Zwar tauft man heute nicht mehr, aber man tut etwas für die Toten. Even the Catholic religion does. Wie beispielsweise in der katholischen Religion. They light a candle for those people who have died. Wo Kerzen für die Toten angezündet werden. So there, what they did is people who did not accept the Christian faith and were baptized. Für Menschen, die gestorben sind und den christlichen Glauben nicht angenommen haben und nicht getauft wurden. There were people who said, "Look, I'm going to get baptized for the dead." Gab es Leute, die sagten, ich werde mich für diese Toten taufen lassen. And of course, that doesn't make sense, and it's not the right Christian practice. Paul didn't teach it. Das macht natürlich keinen Sinn und es ist nicht die richtige christliche Vorgehensweise. Paulus hat das nicht gelehrt. Paul just brought it as an argument because they knew it was pretty common. Paulus brachte es aber als Argument vor, weil er wusste, dass es ziemlich üblich war. He said, look, if it's all over when you die, then why do they even baptize themselves for the dead? Er sagt, wenn alles vorbei ist, wenn sie gestorben sind, warum taufen sie sich denn überhaupt für die Toten? Look what he says, if the dead are raised, why be baptized for them? Schau, was er sagt. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, warum sich dann für sie taufen lassen? So he showed that even in their religious practices, they actually believed that there would be a resurrection. Auf diese Art zeigte er ihnen, dass sie sogar in ihren religiösen Gebräuchen tatsächlich an eine Auferstehung glaubten. And now he's talking about himself and the other apostles. Nun spricht er über sich selbst und die anderen Apostel. He says, and why would we be risking our lives every day? Er sagt, und warum sollten wir jeden Tag unser Leben riskieren? Why would you risk your life if there is no resurrection? It's all over soon. Warum sollte man sein Leben riskieren, wenn es keine Auferstehung gibt? Wenn bald alles vorbei ist? Look, he says, my brothers and sisters, I continually face death. Schau mal, er sagt, meine Brüder und Schwestern, ich bin ständig dem Tod ausgesetzt. Do you remember earlier on Paul said we would be the most pitiful people? Erinnerst du dich, als Paulus anfänglich sagte, dass wir die bedauernswertesten Menschen sein würden? Now here, Paul is telling them, it doesn't even make sense to think that I don't believe in the resurrection. Jetzt sagt Paulus ihnen, dass es keinen Sinn macht, zu denken, dass er nicht an die Auferstehung glaubt. He says, I'm facing death every day. I'm persecuted. I'm going through all of this. Er sagt, ich sehe jeden Tag dem Tod ins Auge. Ich werde verfolgt. Ich mache all das hier durch. Why would I risk my life for something that's going to be over soon on this earth? Warum sollte ich mein Leben für etwas riskieren, das auf dieser Erde bald hier vorbei sein wird? He says, this is as sure as my boasting for you. Er sagt, das ist so sicher wie mein Stolz auf euch and our co-union together in the life of our Lord Jesus Christ und unsere gemeinsamen Verbindung im Leben unseres Herrn Jesus Christus, who gives me confidence to share my experiences with you. Der mir die Zuversicht gibt, meine Erfahrungen mit euch zu teilen. So Paul is telling them. Paulus sagt zu ihnen, just look at my life. Seht euch nur mein Leben an. My life is a proof that I totally believe in the resurrection. Mein Leben ist ein Beweis dafür, dass ich fest an die Auferstehung glaube. I'm willing to be persecuted. Ich bin bereit, verfolgt zu werden. I'm willing to face death. Ich bin bereit, dem Tod ins Auge zu sehen. I'm willing to risk every single day. Ich bin bereit, jeden einzelnen Tag zu riskieren. And he says, we together have this union in Jesus Christ. Dann sagt er, wir haben diese Einheit in Jesus Christus gemeinsam. And because of this, I have confidence that I can share this with you. Deshalb habe ich die Zuversicht, das hier mit euch teilen zu können. It's interesting that Paul constantly had this. Es ist interessant, dass Paulus eines immer hatte. In one hand he had confidence that Jesus would fulfill the good work that he started. Einerseits hat er ständig diese Zuversicht, dass Jesus das gute Weg, das er begonnen hatte, vollenden wird. In the other hand, he knew his part as the apostolic father. Andererseits kannte er seine Rolle als apostolischer Vater. To do everything to make sure they remain on the right path. Nämlich alles zu tun, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben. And he obviously shared these things, trusting the Holy Spirit to use his very words. Offensichtlich teilte er diese Dinge im Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist genau seine Worte benutzen würde. In my understanding, Paul had the perfect balance. Meines Erachtens hatte Paulus das perfekte Gleichgewicht. Between such a total confidence in the work of Jesus Christ. Zwischen diesem totalen Vertrauen in das Werk Jesu Christi. And yet understanding his important part on it. Und dem Wissen darüber, was seine wichtige Rolle darin war. If you ask me who modeled perfectly works and faith, it was Paul. Wenn du mich fragst, wer Werke und Glaube perfekt kombiniert hat, dann war es Paulus. Paul had no confidence in his own works. Paulus hatte kein Vertrauen in seine eigenen Werke. Yet he had confidence that God would use his works. Aber er hatte Vertrauen, dass Gott seine Werke gebrauchen wird. Paul had confidence that God would use his own experiences to convince the Corinthians. Paulus hatte Vertrauen, dass Gott seine eigenen Erfahrungen nutzen wird, um die Korinther zu überzeugen. But to the Corinthians he said, I come with fear and trembling. Aber zu den Korinthern sagte er, ich komme mit Furcht und Zittern. That I don't preach Christ perfectly to you. Auf dass ich euch Christus nicht vollkommen perfekt verkündigen könnte. So whenever Paul talks about his confidence, he never talks about self-confidence. Wenn Paulus über sein Vertrauen spricht, dann spricht er nie über Selbstvertrauen. He talks about Christ confidence. Sondern über Christus Vertrauen. This must be a lesson for all of us Christians to learn and live by. Das muss eine Lektion für all uns Christen sein, die wir lernen und nach der wir leben müssen. We have to get away from self-confidence. Wir müssen vom Selbstvertrauen wegkommen. We have to stop trying to boast the self-confidence of our leaders. Wir müssen aufhören, uns mit dem Selbstvertrauen unserer Leiter zu rühmen. We have to do everything to bring our leaders to the place of such a Christ confidence. Wir müssen alles tun, um unsere Leiter zu einem solchen Christusvertrauen zu bringen, that they appear incredibly confident in themselves, but in reality they're not. Dass sie ganz besonders selbstbewusst erscheinen, es aber in Wirklichkeit nicht sind. Paul was that kind of a person. Paulus war diese Art von Mensch. His confidence was in Christ and the Holy Spirit. Sein Vertrauen lag in Christus und dem Heiligen Geist. But because of this, he shared these things very boldly. Aus diesem Grund teilte er diese Dinge auch sehr mutig. He opened his mouth and he shared because he believed Christ used his mouth. Er öffnete seinen Mund und teilte es, weil er glaubte, dass Christus seinen Mund verwendet. You should live like this. So sollst auch du leben. See you tomorrow. Bis morgen.